Book 2 75 75 75 Memberi alasan 1 Etwas begründen 1 Etwas begründen 1 Kenapa Anda tidak datang? Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Cuacanya sangat buruk. Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Saya tidak datang karena cuacanya sangat buruk. Ich komme nicht. Weil das Wetter so schlecht ist. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Kenapa dia tidak datang? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Dia tidak diundang. Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. Dia tidak datang. Karena dia tidak diundang. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Kenapa kamu tidak datang? Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Saya tidak punya waktu. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Saya tidak datang karena saya tidak punya waktu. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Kenapa kamu tidak tinggal saja? Warum bleibst du nicht? Warum bleibst du nicht? Saya masih harus bekerja. Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Saya tidak tinggal karena saya masih harus bekerja. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Kenapa Anda segera pergi? Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Saya lelah. Ich bin müde. Ich bin müde. Saya pergi karena saya lelah. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Kenapa Anda harus pergi? Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Karena ini sudah terlalu larut. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Saya pergi karena ini sudah terlalu larut. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.